Abschnitt 3 aus David Copperfield, Band 3 von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 14. Kapitel: Meine Tante kommt zu einem Entschluss über mich. Teil 1. Als ich des Morgens hinunterging, saß die Tante so in Gedanken vertieft vor dem Frühstückstisch, den Ellenbogen auf das Teebrett gestützt, dass der Teekessel übergelaufen war und mit einem Teile seines Inhalts das ganze Tischtuch unter Wasser gesetzt hatte, als mein Erscheinen ihre Gedanken in die Flucht schlug. Ich fühlte mich überzeugt, dass ich der Gegenstand ihres Nachdenkens gewesen war und wünschte sehnlicher als je zu wissen, was sie mit mir vorhatte. Doch durfte ich meinen Wünschen nicht Ausdruck geben, aus Furcht, sie zu beleidigen. Meine Augen jedoch, die ich nicht so zügeln konnte wie meine Zunge, fühlten sich während des Frühstücks sehr oft zu meiner Tante hingezogen. Ich konnte sie nur ein paar Augenblicke hintereinander ansehen, ohne dass sie mich ebenfalls ansah, und zwar in einer seltsamen, nachdenklichen Weise, als ob ich in unendlich weiter Ferne wäre, anstatt auf einer anderen Seite des kleinen, runden Tisches. Als meine Tante mit ihrem Frühstück fertig war, lehnte sie sich sehr überlegsam in ihrem Stuhl zurück, faltete die Brauen, schlug die Arme übereinander und betrachtete mich mit einer so ununterbrochenen Aufmerksamkeit, dass ich mich vor Verlegenheit nicht zu lassen wusste. Da ich mit meinem Frühstück noch nicht zu Ende war, versuchte ich damit, meine Verlegenheit zu verbergen. Aber mein Messer stolperte über meine Gabel. Meine Gabel warf mein Messer um, ich sendete nur Stückchen Speck in überraschende Höhe in die Luft empor, anstatt sie für mich selbst zurechtzuschneiden, und mein Tee geriet mir so oft in die unrechte Kehle, dass ich zuletzt den Versuch ganz aufgeben musste und errötend meiner Tante gegenüber saß. »Hallo«, sagte meine Tante nach einer langen Zeit. Ich blickte auf und begegnete mit ehrerbietiger Miene den scharfen und hellen Augen meiner Tante. »Ich habe an ihn geschrieben«, sagte sie. »An deinen Stiefvater«, sagte meine Tante. »Ich habe an ihn geschrieben, er soll hierher kommen oder er bekommt's mit mir zu tun. Darauf kann er sich verlassen.« »Weiß er, wo ich bin, Tante?«, fragte ich mit großer Unruhe. »Ich habe es ihm gesagt«, sagte meine Tante und nickte. »Soll er mich wieder mitnehmen?«, stotterte ich. »Ich weiß es nicht«, sagte meine Tante. »Wir werden sehen.« »Ach, ich kann mir nicht denken, was ich tun werde, wenn ich wieder zu Mr. Murdstone zurückkehren sollte«, rief ich aus. »Ich weiß auch nichts davon«, sagte meine Tante und schüttelte den Kopf. »Ich weiß es wahrhaftig nicht. Wir werden sehen.« Diese Auskunft machte mich sehr niedergeschlagen. Ohne dem Anschein nach weiter darauf zu achten, band meine Tante eine grobe Schürze mit einem Bruststück vor, die sie aus einem Schranke nahm, spülte mit eigenen Händen die Teetasse aus und, als sie damit fertig war, die Tassen wieder auf das Teebrett gesetzt und das Tischtuch wieder zusammengefaltet und oben darauf gelegt hatte, klingelte sie Janet, das Teezeug hinauszutragen. Jetzt zog sie ein paar Handschuhe an und kehrte die Krumen mit einem kleinen Besen weg, bis auch kein mikroskopisches Fleckchen mehr auf dem Tisch zu sehen war, und dann stäubte und ordnete sie das ganze Zimmer, das schon auf das Sauberste abgestäubt und geordnet war. Als alle diese Arbeiten zu ihrer Zufriedenheit beendigt waren, legte sie Handschuhe und Schürze wieder ab, faltete sie zusammen, gab ihnen ihren besonderen Platz in dem Schranke, setzte ihr Arbeitskästchen auf ihren Tisch an das offene Fenster und nahm dort Platz, den grünen Schirm zwischen sich und das Licht gestellt. »Du könntest hinaufgehen«, sagte meine Tante, als sie ihre Nadel einfädelte, »mich Mr. Dick bestens empfehlen und ihn fragen, wie er mit seiner Denkschrift vorwärts kommt.« Ich stand rasch auf, um meinen Auftrag auszuführen. Ich vermute, sagte meine Tante und sah mich so scharf an, wie sie die Nadel beim Einfädeln angesehen hatte, du meinst, Mr. Dick ist ein sehr kurzer Name? Er kam mir gestern Abend ein wenig kurz vor, gestand ich. Du darfst nicht glauben, dass er keinen längeren Namen hat, wenn er Gebrauch von ihm machen wollte, sagte meine Tante mit einer großartigen Miene. »Babley, Mr. Richard Babley ist des Herrn wahrer Name.« Ich wollte mit einem bescheidenen Bewusstsein meiner Jugend und der Vertraulichkeit, die ich mir schon hatte, zu Schulden kommen lassen, bemerken, dass ich ihm die vollständige Ehre seines Namens wolle zukommen lassen, als meine Tante fortfuhr. »Aber nenne ihn beileibe nicht so. Er kann den Namen nicht ausstehen. Das ist eine seiner Seltsamkeiten.« Obgleich ich nicht gerade weiß, dass es eine so große Sonderbarkeit ist, denn er ist von einigen, die ihn tragen, schlecht genug behandelt worden, um einen tödlichen Widerwillen gegen ihn zu haben. Mr. Dick heißt er jetzt hier und anderwärts, wenn er woanders hinkäme, was nicht der Fall ist. So nimm dich in Acht, Kind, dass du ihn nicht anders als Mr. Dick nennst. Ich versprach zu gehorchen und ging mit meiner Botschaft hinauf. Unterwegs dachte ich, wenn Mr. Dick schon lange ebenso eifrig an seiner Denkschrift gearbeitet hätte, wie ich es heute früh beim Vorbeigehen durch die offene Tür gesehen, so müsse er gut damit vorwärts kommen. Wie ich hineinkam, schrieb er höchst eifrig und sein Kopf lag fast auf dem Papiere. So vertieft war er in seiner Arbeit, dass ich Zeit genug hatte, den großen Papierdrachen in einer Ecke, die große Menge Bündel beschriebenes Papier, die vielen Federn und vor allem die viele Tinte, die er in Dutzenden von großen Krügen vorrätig hatte, zu betrachten, bevor er meine Anwesenheit bemerkte. »Ha, Phoebus«, sagte Mr. Dick und legte die Feder hin. »Wie sieht's aus in der Welt? Ich will dir was sagen«, setzte er leiser hinzu. »Ich möchte es nicht weiter gesagt wissen, aber es ist«, hier winkte er mich zu sich und hielt seinen Mund dicht an mein Ohr, »es ist eine verrückte Welt.« »Verrückt wie ein Irrenhaus, mein Sohn«, sagte Mr. Dick, nahm eine Prise aus einer großen, runden Tabaksdose, die auf dem Tisch stand, und lachte herzlich. Ohne mir anzumaßen, über diese Frage meine Meinung abzugeben, richtete ich meinen Auftrag aus. »Oh«, gab Mr. Dick darauf zur Antwort, »richte ihr meine Empfehlungen aus und sage ihr, ich glaube, ich sei ein Stück vorwärts gekommen.« »Ich glaube, ich bin vorwärts gekommen«, sagte Mr. Dick, indem er mit der Hand in das graue Haar fuhr und einen nicht weniger als zuversichtlichen Blick auf die Schrift warf. »Bist du in der Schule gewesen?« »Ja, Sir«, erwiderte ich, »kurze Zeit.« »Kannst du dich auf das Jahr erinnern?« sagte Mr. Dick, indem er mich angelegentlich ansah und eine Feder nahm, um es aufzuschreiben, »in welchem König Karl dem I. der Kopf abgeschnitten worden ist?« »Ja«, sagte ich, »ich glaube, es sei das Jahr 1649 gewesen.« entgegnete Mr. Dick, indem er sich mit der Feder hinter dem Ohr kratzte und mich zweifelnd ansah. »So sagen die Bücher, aber ich sehe nicht ein, wie das wahr sein kann. Denn wenn es so lange her wäre, wie hätten da die Leute um ihn das Versehen machen können, ein paar Sorgen aus seinem Kopf, nachdem er abgeschlagen war, in meinen zu stecken?« Mich versetzte diese Frage in großes Erstaunen, aber ich konnte ihm über diesen Punkt keine Auskunft geben. »Es ist doch seltsam«, sagte Mr. Dick mit einem kleinmütigen Blick auf seine Schrift und mit der Hand wieder ins Haar fahrend, »dass ich nie damit ins Reine kommen kann.« »Aber es tut nichts«, sagte er wieder Mut fassend, »ich habe Zeit genug. Meine Empfehlungen an Miss Trotwood und ich käme recht gut vorwärts.« Ich wollte hinausgehen, als er meine Aufmerksamkeit auf den Drachen lenkte. »Was sagst du zu diesem Drachen?« sagte er. Ich erwiderte, dass er sehr schön sei. Ich glaube, er war mindestens 7 Fuß hoch. »Ich habe ihn gemacht. Wir wollen ihn zusammen steigen lassen«, sagte Mr. Dick. »Sieh einmal her.« Er zeigte mir, dass er mit sehr eng beschriebenem Manuskript bedeckt war. Es war aber so deutlich, dass, wie ich seinem Finger folgte, ich an einer oder zwei Stellen eine Hindeutung auf König Karls des Ersten Kopf erkennen konnte. »Bindfaden ist genug da«, sagte Mr. Dick, »und wenn er hoch fliegt, nimmt er die Tatsachen weit weg. Das ist meine Manier, sie zu verbreiten.« »Ich weiß nicht, wo sie niederfallen. Das hängt von Umständen und vom Winde und so weiter ab, aber darauf lasse ich's ankommen.« Sein Gesicht war so sanft und freundlich und hatte etwas so Ehrwürdiges in sich, obgleich es gesund und frisch war, dass ich nicht recht wusste, ob er nicht einen gut gelaunten Scherz mit mir treibe. Also lachte ich und er lachte und wir schieden als die besten Freunde. »Nun, Kind«, sagte meine Tante, als ich wieder hinunterkam, »was sagt Mr. Dick diesen Morgen?« Ich sagte ihr, dass er sich empfehlen und ihr sagen lasse, dass er recht gute Fortschritte mache. »Was denkst du von ihm?«, sagte meine Tante. Ich wollte zwar der Frage durch die Antwort ausweichen, dass ich ihn für einen sehr hübschen Mann hielte, aber so leichten Kaufs ließ mich meine Tante nicht durch, denn sie legte ihre Arbeit in den Schoß und sagte, ihre Hände darüber kreuzend, »Komm, deine Schwester Betsy Trotwood hätte mir ohne zu zögern gesagt, was sie von jemandem denkt. Sei deiner Schwester so ähnlich, als du kannst, und heraus mit der Sprache.« »Ist Mr. Dick, ich frage, weil ich es nicht weiß, Tante, ist er nicht recht bei Sinnen?« stotterte ich, denn ich fühlte, dass ich mich auf gefährlichem Boden bewegte. »Nicht ein bisschen«, sagte meine Tante. »Oh, wirklich?« bemerkte ich schüchtern. »Wenn es etwas in der Welt gibt«, sagte meine Tante mit großer Entschiedenheit, »was Mr. Dick nicht ist, so ist es das.« Ich hatte darauf nichts weiter zu erwidern als ein zweites, schüchternes »Oh, wirklich?« »Er ist verrückt genannt worden«, sagte meine Tante. »Ich finde ein seltenes Vergnügen darin zu sagen, er ist verrückt genannt worden, denn ich hätte sonst nicht das Vergnügen seiner Gesellschaft und die Wohltat seines Rates gehabt seit den letzten 10 Jahren, kurz seitdem deine Schwester Betsy Trotwood mich getäuscht hat.« »So lange schon«, sagte ich, »und schöne Leute waren es, welche die Keckheit hatten, ihn verrückt zu nennen«, fuhr meine Tante fort. »Mr. Dick ist eine Art entfernter Verwandter von mir. Es kommt nicht darauf an, wie, ich brauche nicht darauf einzugehen. Wenn ich nicht war, so hätte ihn sein leiblicher Bruder sein ganzes Leben lang eingesperrt. Das ist alles.« Ich fürchte, ich heuchelte etwas, aber da ich sah, dass meiner Tante die Sache sehr am Herzen lag, so versuchte ich auch ein teilnehmendes Gesicht zu machen. »Ein stolzer Narr«, sagte meine Tante, »weil sein Bruder ein wenig exzentrisch war, obgleich lange noch nicht halb so exzentrisch als viele andere Leute, schickt er ihn in ein Privatirrenhaus, obgleich er ihn von seinem Vater, der ihn für halb blödsinnig hielt, zur Pflege anvertraut worden war. Und das muss auch ein weiser Mann gewesen sein, um auf einen solchen Gedanken zu kommen. Er muss selbst verrückt gewesen sein.« Da auch jetzt meine Tante sehr überzeugt aussah, so bemühte ich mich, dasselbe Gesicht zu machen. »So mischte ich mich denn hinein«, sagte meine Tante und machte ihm ein Anerbieten. »Ich sagte, Ihr Bruder ist vernünftig, hoffentlich viel vernünftiger, als Sie sind oder jemals sein werden. Geben Sie ihm sein kleines Einkommen und dann mag er zu mir ziehen. Ich fürchte mich nicht vor ihm, ich bin nicht stolz, ich will ihn gern unter meine Obhut nehmen und werde ihn nicht misshandeln, wie gewisse Leute außerhalb des Irrenhauses getan haben. Nach vielen Hin- und Herreden, sagte meine Tante, erhielt ich ihn, und seitdem hat er mich nicht wieder verlassen. Er ist das freundlichste und zugänglichste Geschöpf auf der Welt und ein Ratgeber. Aber niemand außer mir kennt seine Befähigung. Meine Tante strich ihr Kleid glatt und schüttelte den Kopf, als ob sie trotz der ganzen Welt aus dem einen strich und aus dem anderen schüttelte. »Er hatte eine Lieblingsschwester«, sagte meine Tante, »ein gutes Geschöpf, und sie war sehr gut gegen ihn. Aber sie tat, was sie alle tun. Sie nahm einen Mann. Und der tat, was sie alle tun, er machte sie unglücklich. Das machte auf Mr. Dicks Gemüt einen solchen Eindruck, und das ist doch wahrhaftig kein Wahnsinn, dass er, die Furcht vor seinem Bruder und das Bewusstsein seiner Unfreundlichkeit kam noch dazu, ein hitziges Fieber bekam. Das war, bevor er hierher zog, aber die Erinnerung daran drückt ihn jetzt noch. Hat er gegen dich etwas von König Karl dem I. erwähnt, mein Kind?« »Ja, Tante.« »Ah«, sagte meine Tante und rieb ihre Nase, als ob sie etwas verlegen wäre. »Das ist seine allegorische Weise, etwas auszudrücken. Seine Krankheit erinnert ihn natürlich an Zerstörung, und das ist das Bild oder das Gleichnis oder wie es sonst heißt, was er anzuwenden beliebt. Und warum sollte er nicht, wenn er es für gut findet?« Ich sagte, »Gewiss, Tante.« »Es ist keine geschäftsmäßige Sprechweise«, sagte meine Tante, »und auch keine Allerweltsweise, das weiß ich recht wohl, und deshalb bestehe ich darauf, dass kein Wort davon in seiner Denkschrift aufgenommen wird.« »Schreibt er in der Denkschrift über seine eigene Angelegenheit, Tante?« »Ja, Kind«, sagte meine Tante und rieb sich wieder die Nase. »Er schreibt eine Bittschrift an den Lord Kanzler oder an einen anderen Lord, jedenfalls an einen von den Männern, die bezahlt werden, um Bittschriften zu empfangen. Ich glaube, er wird nächstens damit fertig sein. Bis jetzt hat er immer wieder sein Gleichnis hineingebracht, aber das schadet nichts. Er hat so wenigstens Beschäftigung.« Ich fand in der Tat später, dass Mr. Dick seit länger als 10 Jahren bemüht war, Karl den I. aus der Denkschrift fernzuhalten, aber er kam immer wieder hinein und befand sich jetzt auch wieder darin. »Ich sage nur noch einmal«, sagte meine Tante, »niemand außer mir kennt dieses Mannes Befähigung, und er ist das zugänglichste und freundlichste Geschöpf auf der Welt. Wenn er manchmal einen Drachen steigen lässt, was tut das? Franklin ließ auch Drachen steigen. Er war ein Quäker oder etwas Ähnliches, wenn ich nicht irre. Und ein Quäker, der einen Drachen steigen lässt, macht sich viel lächerlicher als ein anderer Mensch.« Wenn ich hätte meinen können, dass meine Tante diese Einzelheiten mir als einen Beweis ihres Vertrauens erzählte, so würde ich mich sehr ausgezeichnet gefühlt und von diesem Beweis ihrer guten Meinung sehr günstig für mich geschlossen haben. Aber ich konnte nicht umhin zu bemerken, dass sie mehr davon sprach, um eigene Zweifel zu beruhigen, als um mich zu unterrichten. Zugleich muss ich gestehen, dass die Wärme, mit der sie sich des armen, harmlosen Mr. Dick annahm, nicht nur mein junges Herz mit einiger selbstischer Hoffnung für mich erfüllte, sondern es auch unselbstischer gegen sie erwärmte. Ich glaube, ich fing an zu fühlen, dass meine Tante neben ihren Wunderlichkeiten und Launen Eigenschaften besaß, die man ehren und denen man Vertrauen schenken musste. Sie war heute gerade so schroff wie gestern, hatte ebenso oft einen Ausfall auf die Esel zu machen und geriet in fürchterliche Entrüstung, als ein junger Bursche im Vorbeigehen Janet ansah, eines der ernstesten Vergehen, deren man sich gegen die Würde meiner Tante schuldig machen konnte, aber doch schien sie mir mehr Achtung, wenn nicht weniger Furcht zu verdienen. Meine Angst in der Zwischenzeit, die bis zum Eintreffen eines Briefes von Mr. Murdstone verlaufen musste, ist nicht zu beschreiben. Aber ich machte einen Versuch, sie zu beherrschen und mich in einer stillen Weise meiner Tante und Mr. Dick so angenehm als möglich zu machen. Letzterer und ich hätten gern im Freien einen großen Drachen steigen lassen, aber ich hatte noch keine anderen Kleider als diejenigen, in die man mich am ersten Tage meines Hierseins eingehüllt hatte, so dass ich das Haus hüten musste, außer auf eine Stunde nach Dunkelwerden, wo meine Tante vor dem Schlafengehen mit mir aus Gesundheitsrücksichten auf der Klippe draußen spazieren ging. Endlich traf die Antwort Mr. Murdstones ein, und meine Tante sagte mir zu meinem größten Schrecken, dass er den nächsten Tag selbst kommen werde. Ende von Abschnitt 3, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 6. Dezember 2024.